Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zur 11. Vorstandssitzung des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir haben den 21. September und beginnen um 20.32 Uhr mit leichter Verspätung. Für die Aufnahme, mein Name ist Farko, ich werde die Sitzungsleitung übernehmen. Der Wolf und Lisanne haben sich bereit erklärt, ein bisschen zu protokollieren, da unser Chefprotokollant im wohlverdienten Urlaub ist. Wir sind schlussfähig anwesend. Ist der Martin, der Wolf, der Janis, der Sven, die Farko und die Lisanne. Und als erstes hätten wir unser Protokoll zu beschließen von der letzten Sitzung. Gibt da Einwände oder Ergänzungen oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und kommen zu den Berichten des Landesvorstands, beginnend mit Sven. Ja, gerne. Ich habe einen Blogbeitrag zur Bildungswende jetzt verfasst, in Zusammenarbeit mit der AGÖA. Ich war bei der Demo-Orga von Schule muss anders und Bildungswende jetzt zum bundesweiten Protesttag am Samstag. Dafür war ich auch auf dem Treffen in Köln. Es gibt jetzt noch von mir einen zweiten gestarteten Podcast, unabhängig mit ein paar Bildungsbetroffenen. Da habt ihr einen RSS-Feed, wenn es euch interessiert. Bisher habe ich auf jeden Fall sehr positives Feedback dazu bekommen. Ansonsten noch die zweite Folge zum Krähennest mit Janis recorded. Da warte ich jetzt noch entsprechend auf die Sachen, die von Janis folgen. Da kann er aber zu noch was sagen. Das wäre es von mir. Ansonsten zu Terminen kann ich gleich noch ein bisschen was Kommendes sagen. Alles klar, danke dir. Dann mache ich direkt weiter. Ich habe dem Janis so ein bisschen geholfen bei der Aktualisierung KVs, VKVs. Das hatten wir ja auch besprochen auf der LAVO-Klausur. Wir hatten eine AGÖ-Sitzung, dann habe ich die Website Europawahl um diesen Blogbeitrag erweitert mit allgemeinen Infos. Svens Blogbeitrag veröffentlicht zur Bildungswende, zur Demo am Samstag, Sitzungsvorbereitung, ansonsten so Kleinigkeiten, Kalenderpflege, das Übliche. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt, habe ich vergessen, eben machen wir gerne am Ende unserer Tätigkeitsberichte und dann wäre der Wolf als nächstes dran. Okay, das ist eigentlich schnell gesagt. Also zum einen habe ich mit der Bundesbuchhaltung zu den Status der offenen Rechenschaftsberichte geklärt. Das ist jetzt nicht mehr so viel zu machen, bin ich aber letzte Woche nicht dazu gekommen, das zu machen, weil ich halt auch einige Tage auf einer Messe in Amsterdam war. Ansonsten, das Kommunale kommt auch nicht zu Kursitzungen von Finanzausschuss, Ausschuss Schule und Bildungskoordination, Vorbereitung, Aufsichtsratsausschüsse von Verkehrsbetrieben und Abfallbetrieben und ansonsten Spam und Kleinigkeiten. Wir machen das was. Danke dir. Der Balli ist entschuldigt abwesend. Dann ist der Janis dran. Ja, ich habe auch den Podcast mit aufgenommen. Da bin ich jetzt gerade noch dabei, dass ich immer noch ein bisschen schaue, ob wir da irgendwie einen kleinen Jingle oder so ein Intro bekommen. Und darüber hinaus den Blogbeitrag, da kümmere ich mich jetzt drum, dass der die nächsten Tage passiert. Und ich habe ja schon mal die Marco gefragt, dass sie mir ein bisschen helfen kann, was das Krähennest, die Plattform angeht, weil WordPress mich ein bisschen überfordert, dass das in den nächsten Tagen auch passiert. Genau, das Pad für den KVs und FKVs habe ich soweit Vorlage eingefügt. Das schicke ich die nächsten Tage dann auch mal in die Telegram-Gruppe von uns, dass da ihr vielleicht schon mal eure Daten eintragen könnt und dann gehe ich da auch an die Recherche und trete da in den Kontakt mit den KVs und VKVs. Ich war in der Team PolGF und ich habe Tickets geschubst. Danke dir. Toffer ist auch nicht da. Dann Isan, bitte. Okay, ich war in der AGÖA-Sitzung. Hallo, Vaku. Ich habe den Blogbeitrag von der Bildungswende jetzt, da habe ich eine hübsche ILO rausgesucht und Sharepix zugemacht. Ich war auch in der PolGF-Runde, zwar nicht von Anfang an, habe Social Media gemacht und Tickets geschubst. Danke dir. Und Martin? Ja, ich habe mal an einem Klima-Workshop teilgenommen, der von der Fairwater Stadtverwaltung organisiert wurde, dann an diversen Sitzungen, die im Auftrag des Stadtrates stattgefunden haben, und das war es soweit. Danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Berichten? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter. Berichte Statistik. Stand der Mitglieder von heute 1390, davon stimmberechtigt 623. Die Kontobestände im PET sind noch aus der vorherigen Sitzung. Bali hat da jetzt keine Zugänge, entschuldigt sich auch dafür. Ich lese jetzt nicht nochmal vor, kann man aus der letzten Sitzung nachhören. VKV-Kontostände stand Juni diesen Jahres, da hat sich aber auch nichts geändert. Kann man immer nachsehen auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de. Ich sehe auch hier keine Wortmeldung und niemand im Sprechenraum. Dann mache ich mit den Terminen weiter. Beziehungsweise Sven, mach du doch mal die ersten Termine. Klar. Muss ich kurz mal runterscrollen, damit ich die in der Liste habe. Ja, klar. Morgen sind auf jeden Fall Wagen und ich in Köln auf dem Fachtag Die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube. Eine neue Generation des Internets. Das ist auch zum Beispiel Ökyp dabei. Da sind die Anmeldungen tatsächlich schon mittlerweile geschlossen. Das heißt, meinem Kenntnisstand nach kann man sich dafür nicht mehr nachträglich anmelden. Ist aber doch schön, wenn man den einen oder anderen da sehen könnte. Ansonsten bin ich noch auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ich würde mich natürlich über rege Teilnahme freuen, am 23.09., also an dem Samstag, auf dem bundesweiten Bildungsprotesttag in Köln. Die Demo organisiere ich mit, mache da unter anderem die Ordner, das heißt, wer dann unterstützen möchte, sich beteiligen möchte, gerne. Ich nehme jede Unterstützung. Dann kannst du gerne weiter. Ja, wollte ich halt sagen. Ich löse dich jetzt dann auch wieder ab, aber weil das ja auch mehr oder weniger deine Termine waren. Ja, genau. 23.09. Das ist jetzt am Samstag. Großer Bildungsprotesttag und Köln ist die einzige in NRW, ne? Ist die einzige Zentrale. Es gibt noch kleinere Nebenveranstaltungen. Ich glaube, Essen macht noch eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, morgen. Aber so die große Hauptveranstaltung ist in Köln mit einem großen Markt, mit vielen Ständen und ja, Aktionen, die man da machen kann und halt einer großen Kundgebung und Demo. Und was wir immer dazu sagen, so wie es auch in unserem Blogbeitrag steht, Teilnahme super gerne, aber die Veranstalter haben auch darum gebeten, möglichst nicht mit Parteiflaggen da aufzutauchen. Normalerweise nehmen wir die immer mit und packen die dann aus, wenn die Grüne Jugend und die Linken und die anderen ihre Fahnen trotzdem mitgenommen haben. Da kann ich aber ganz transparent sagen, da ist es tatsächlich meine Aufgabe, die Leute mit Parteiflaggen von der Demo zu werfen. Also ich fände es unschön, meine eigenen Leute von der Demo zu schmeißen. Ich glaube, niemand will mit dir Ärger haben, Sven. Ich mach dann mal weiter. Am 8.10. haben wir Landtagswahlen in Bayern und Hessen und die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 14.10., Sven, ich habe das gerade heute gesehen, dass da nochmal eine Antwort gekommen ist, wäre dann wieder so ein Vernetzungstreffen, Bündnis für Demokratie mit uns beiden. 14 Uhr, wird wohl ein Samstag oder so sein. Dann am 17.10. bieten wir wieder eine Datenschutzschulung an. Da wird aber auch nochmal mit Einladungslink ins BitBlue-Button eine E-Mail von uns kommen über die NRW-Info-Mailing-Liste. Am 25. November haben wir die Marina NRW in Velbert. Da ist auch schon eine Wiki-Seite angelegt worden. Und wir haben auch an alle Mitglieder in NRW eine Einladung verschickt. Dann haben wir am 2. und 3.12. den Bundesparteitag in Hamburg. Am 31. Januar ist die Deadline für die unbestätigten News von der Bundesgeschäftsstelle gesetzt worden und am 1.3. die Deadline für die bestätigten News. Hier auch nochmal die Aufforderung. Ich denke, ich schreibe da auch nochmal eine kurze Mail zu. Gabriele hatte mich nämlich kontaktiert wegen der Unterstützungsunterschriften und hatte darum gebeten, dass die nicht zu sehr irgendwo in NRW gesammelt werden, sondern immer so schnell es geht an die Bundesgeschäftsstelle gehen, damit die da einen besseren Überblick haben. Noch nicht terminiert haben wir unseren Landesparteitag angedacht, ist der im April 2024 und Am 9.6. haben wir die Wahlen zum Europaparlament. Haben wir noch was vergessen an Terminen? Gut. Unsere eigenen NRW-Termine, also Piraten-NRW-Termine, findet ihr auch immer auf unserer Webseite im Menü unter Termine. Wenn ihr da eure Termine nicht findet, Bescheid sagen. Irgendwie mich kontaktieren oder an den Vorstand schreiben, damit wir das in den Kalender aufnehmen können. Dann kommen wir jetzt zu den Anträgen. Wir haben einen Antrag bekommen. Der ist vom VKV Duisburg, vom Reinhard. Den habe ich auch schon gesehen. Und zwar ist das ein Finanzantrag über 100 Euro. In der Mail waren auch noch ein paar andere Infos. Die habe ich mal unten unter Sonstiges gepackt. Hier geht es einfach erstmal um den Finanzantrag. Diese 100 Euro hat der Reinhard uns auch aufgeschlüsselt. Zahlreiche kleinere Beträge, Verwaltungskosten, Post und so weiter. Und die Raummiete für die geplante Kreismitgliederversammlung. Unterstützt wird das vom Kurt, der war im CC bei der E-Mail und wie das letzte Mal besprochen, da da momentan ein dritter Unterstützer oder eine dritte Unterstützerin fehlt, habe ich das jetzt mit unterstützt. Gibt es zu diesem Antrag Fragen? Ja, eher eine Anmerkung. Ich weiß nicht, warum man immer Versammlungen in Räumen abhalten muss, die dann Geld kosten. Das muss nicht unbedingt sein. Ich denke, man kann auch Räume finden, die kein Geld kosten. Da würde ich anmerken wollen, dass das nicht immer möglich ist, weil selbst Räumlichkeiten von Gemeinden oder Städten zur Verfügung gestellt zu bekommen, die zum Beispiel für Vereine politischer Parteien eine Nutzung vorsehen, sind nach vielen Gemeindeordnungen vergünstigt, an solche Körperschaften abzugeben, kosten aber. Wenn man in einem Stadtrat nicht vertreten ist, werden die Möglichkeiten sehr eng, es sei denn, es sind private Räumlichkeiten vorhanden. Ja, in dem Sinne ist es ja eine privat-gewerbliche Nutzung, die da immer vornehmen, nämlich eine Gaststätte. Und da muss ich ehrlich sagen, bekommen wir die eigentlich immer kostenlos. Kommt darauf an, wie viele da anwesend sind. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die Veranstaltungen nicht so riesig besucht sind. Und das kann dann schon sein, dass bei drei Teilnehmern die Gaststätte den Raum nicht alleine nur auf Verzehr hin zur Verfügung stellen möchte. Gut, wenn es da jetzt keine weiteren Anmerkungen gibt, würde ich das gerne abstimmen. Einmal von oben nach unten. Martin? Ja, dafür. Wolf? Ja, auch dafür. Janis? Ich darf endlich dafür. Sven? Dafür. Sven auch dafür und Isan? Dafür. Okay, prima. Dann haben wir diesen Finanzantrag schon mal einstimmig angenommen. Reinhard, der Finanzantrag hat eine Gültigkeit von 6 Monaten. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten müssten dann entsprechend auch die Belege für die Abrechnung an die Schatzmeisterei geschickt werden. Gut, das war's schon mit den Anträgen. Ja, da habe ich mal kurz gefragt. Ordentlich in Ordnung? Ja, probier's mal. 1, 2, 3. Ja, probier mal. So, vorher, wie soll ich die Belege denn schicken, wenn ich die per Post, soll ich die per Post schicken? Ja, wir brauchen die Originalbelege. Dazu gibt es ein Formular, das findest du im Wiki unter Schatzmeisterei, so ein Ausgabenformular und die ganzen Originalbelege per Post. Und ich kriege von euch irgendwie so ein Stück Papier, wo ich was reinschreiben muss, so läuft das. Ja, ich kann dir das Formular gleich hier in den, wenn ich mal gerade nicht spreche, in den Chat basten. Oder vielleicht findet der Wolf das auch schnell. Ich guck mal, was sich machen lässt. Wenn ich per Mail einfach schicken. Okay, ich mache derweil weiter. Umlaufbeschlüsse hatten wir keiner in den letzten 14 Tagen. Und damit wären wir bei Aktuelles aus den Kommunen. Da kann der Reinhard im Grunde direkt im Sprechenraum bleiben. Ich habe da noch ein Ticket gefunden. Das ist das Protokoll der Kreismitgliederversammlung Duisburg vom 23. August. Reinhard, das hattest du uns zugeschickt. Was muss da gemacht werden? Normalerweise landen solche Sachen im Wiki. Brauchst du die Unterschrift von, ich glaube, Martin, du hattest Versammlungsleitung gemacht, ne? Das, Das ist richtig. Ich habe Versammlungsleitung gemacht und ich habe den Reinhard eigentlich eine E-Mail geschickt, wo diese ganzen Geschichten drinstehen, die er dazu beachten hat, nämlich das Protokoll uns auch noch schicken und wie das geht mit den Anträgen. Ich kann es gerne nochmal schicken, wenn es verloren gegangen ist, denn ich vermisse das Protokoll. Oder ja. Hat einer von euch das bekommen? Das Protokoll haben wir ja. Das Protokoll ist an den Vorstand gegangen, Ticketnummer 509827. Gut, dann werde ich mir das dann nochmal durchlesen. Ja. So, und Kollege war auch damit einverstanden, der hat gegengelesen. Ja, und wenn der Martin dir das dann unterschrieben zurückschickt, dann packst du das ins Wiki, ne? Ja, aber dann nicht unterschrieben, sondern nur mit Klartext, ne? Ja, es ist mir wurscht. Nur Hauptsache, es landet im Wiki. Ich komme aber mit meiner eigenen Wiki-Kennung, komm ich aber rein da, ne? Ich hab Schreibrechte im Wiki. Ja, jeder hat Schreibrecht im Wiki. Und das sind eure Duisburger Seiten, da ist nichts gesperrt. Gut, so war das irgendwie hinkriegt. Okay, das nächste Ticket ist auch nochmal Duisburg. Ticket Nummer 510369. Du hattest uns jetzt den neuen Termin geschickt für eine Kreismitgliederversammlung. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, weil das ja bei euch das Problem ist, dass wir euch keine Daten schicken können, wer dann von uns dahin fährt zum Akkreditieren. Ich habe aber auch noch mal ganz grundsätzlich eine Anmerkung dazu. Also die Tatjana, die das verschicken wird, die ist im Urlaub. Das macht ja aber nichts. 23.11. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin innerhalb dieser 4 Wochen Einladungsfrist. Meine Frage ist aber jetzt, ich habe auch noch mal geguckt, was du da an Tagesordnung geschickt hast. Ihr hattet innerhalb des letzten Jahres schon zwei Kreismitgliederversammlungen. In der ersten haben wir den Kreisverband aufgelöst und die zweite, die jetzt im August stattgefunden hat, war durchaus auch wichtig, weil du da gewählt worden bist als Büropirat und ihr euch auf eine Geschäftsordnung einigen konntet. Die Frage ist aber, warum jetzt die dritte Mitgliederversammlung? Würde es nicht sehr viel mehr Sinn machen, ihr seid ja nur zu dritt, dass ihr euch so irgendwie trefft und dass ihr vielleicht anders kommuniziert, als für jedes Treffen hier den Landesvorstand zu bitten, eine Einladung zu verschicken und zu euch zu kommen, um zu akkreditieren? Ja, können wir machen. Wir haben gedacht, wir machen das jetzt mal richtig. Wenn das nicht denn, dann können wir dann nächstes Mal besprechen, dann machen wir das alles informal bei uns in Duisburg. Und dann können wir gucken, dass wir uns da irgendwo hin sind, in der Ecke und vielleicht keine Kosten verursachen. Das geht natürlich auch. Machen ja, wir das ganz undramatisch. Also ich weiß ja nicht, wie ihr sonst mit den anderen kommuniziert. Du sagtest ja, ihr hättet Probleme mit der Mailingliste. Wie kommuniziert ihr denn mit euren Duisburger Piraten? Überhaupt nicht. Wir kennen keine. Ich kenne nur die drei, die der Martin gesehen hat, die drei sind, die übrig geblieben sind. Und die restlichen 10, die kennen wir nicht. Okay. Also es hat ja, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Die Einladung würden wir dann irgendwann Mitte Oktober verschicken. Macht euch vielleicht nochmal Gedanken dazu, ob das tatsächlich notwendig ist. Wenn ihr zu dritt seid, könnt ihr euch auch so besprechen. Ihr müsst, wie gesagt, wenn ihr Geld braucht, auch nur zu dritt einen Finanzantrag einreichen. Also dieser extreme Aufwand dafür, dass drei Leute sich treffen, die sich auch anders treffen könnten. Ja, es sei denn, es wäre tatsächlich etwa jemand neu zu wählen oder eine Geschäftsordnung zu machen oder so. Aber das habt ihr ja nun. Also ihr könntet jetzt als KV im Prinzip loslegen. Gut, machen wir das letzte Mal in dieser Form und dann besprechen wir am 23.11., wie wir das informell machen, um das mal so zu betonen. Wenn ich die richtig verstanden habe. Ich habe da eine Verständnisfrage. Wenn man Leute einladen will, auch zu Stammtischen oder sonst was, dann geht das entweder über eine Mailingliste, wo sich die Leute eingewählt haben. Bei den anderen Einladungsformen handelt es sich ja letztlich um den Versand von E-Mails. Wenn einer der Leute dort, also der Büropirat, Herr Beckmann zum Beispiel, eine Datenschutzschulung hat, spreche auch nichts dagegen, diesem Piraten die E-Mail-Adressen anzuvertrauen und können die nämlich selbst einladen. Von der Abwicklung her wäre das ein gangbarer Weg. Das ist dann jetzt die Frage an die Kollegen im Vorstand. Ja, das Problem haben wir ja schon letztes Mal angesprochen. Wir können die Daten nur verschicken, wenn wir eine verschlüsselte E-Mail verschicken können. Und das klappt beim Reinhard anscheinend nicht. Man könnte sie aber mitnehmen. Also wenn der junge Mann eine Datenschutzschulung hinter sich hat, könnte man sie ihm natürlich auch in ausgedruckter Form und vor den Blicken Dritter geschützt übergeben. Ist das richtig? Der junge Mann ist ein 68, Kollege. Ja, damit bist du fast so alt wie ich. Also da wir das noch nie in der Form hatten, sollen wir da mal noch jemanden fragen, der sich damit auskennt? Also ich würde jetzt sagen, ja, könnte man machen. Es ist natürlich trotzdem nicht so schick, ne? Also dann müsste man das auf dem Postweg verschicken. Ja, die Alternative wäre ja, wenn einer von uns ohnehin dahin fährt, um eine Akkreditierung zu machen, dann könnte man natürlich eine zu diesem Zeitpunkt aktuelle Liste dem Reinhold übergeben und hätte was zumindest für die nächste Zeit erstmal erledigt, das Problem. Ja, aber wir haben auch noch niemanden im Vorstand gefunden, der da hinfahren kann zu dem Termin, ne? Ich glaube, ich hatte gewunken, dass, obwohl das ist am 23., ne? Ja. Also ich könnte das machen. Okay, dann machen wir das doch so. Wir laden jetzt nochmal zu einer Kreismitgliederversammlung ein. Du bringst die Mitgliederdaten mit und dann könnt ihr, wenn ihr dann nochmal zu einem Stammtisch oder so einladen wollt, kannst du dann halt eben das auch selbstständig verschicken. Okay, ich höre keinen Widerspruch, dann mache ich mal einfach weiter. Ja, wenn einer vom 23.11. kann er nicht schon die 40 Euro mitbringen? Nein, wir brauchen ja Belege, wir müssen ja eine Abrechnung haben. Wir kriegen sofort eine Quittung. Wolf, kannst du die 40 Euro mitbringen? Ja, ich kann die 40 Euro mitbringen. Okay. Andere gucken wir da. Gut, ja, jetzt nochmal zu den Anmerkungen, die in dem Finanzantrag noch mit drin waren, Wolf. Ich glaube, das ist auch eher so dein Gebiet. Da geht es zum einen mal darum, Kosten zu sparen für die Duisburger. Das Postfach war Vorschlag, dass schon beim letzten Mal das dort zu installieren, wo der Reinhard keinen langen Anfahrtsweg hat. Und das zweite ist, das müsstest du dann beantworten, Wolf, mit den Kontoauszügen, wie oft brauchst du die und weißt du, was mit dem Konto, wie weit wir mit dem Konto, mit der Kontoauflösung in Duisburg sind? Nee, das weiß ich nicht, aber generell gilt ja, dass das nur dann aufzulösen ist, wenn die davor dafür zuständigen Personen, und damit meine ich jetzt die Vorstände der dem Kreditinstitut, in dem Fall halt also der Sparkasse wahrscheinlich, schriftlich geben, dass das Konto aufzulösen ist und Restguthaben an den Landesverband auszukehren ist. Jetzt die Frage an den Reinhold, wer war denn für das Konto zuständig? Das war der Kreis, das war die Susanne Klüter, das war die Gewaltschatzmeisterin. Okay, ist die noch verfügbar? Nee, eigentlich nicht, eher nicht. Ich möchte die an den Kurt wenden, hat er auch der Balli angerufen, weil Balli und ich haben miteinander telefoniert, habe ich ihm gesagt, er sollte sich an den Kurt wenden. Und dann hat er mir gesagt, das wird aufgelöst, das gleiche hat er dem Kurt erzählt. Nun ist er halt ein bisschen, sag ich mal, nicht mehr Twitter lieber zur Verfügung. Und wenn das Konto aufgelöst ist, ist das Konto aus dem Konto aus wieder auf dem Tisch. Dann brauche ich auch nicht mehr zur Postbank, wenn ich nicht mehr dafür. Ja gut, aber solange es nicht aufgelöst ist, ist es mit den Kontoauszügen schon genau so, also mit einer Woche nach Düsseldorf schicken. Ich notiere mir das, wir sprechen an dem 23.11. spätestens darüber. Und dann wird der Kochlein auch da sein und dann finden wir dafür eine Lösung, okay? Dann bringe ich schon mal die Kontoauszüge mit, die ich bis dahin habe, da haben wir die Kosten auch schon mal gespart. Gut, so machen wir das. Ich bleibe dann noch die Fahrerei übrig und dann sehen wir mal weiter. Okay, prima. Ich würde dann auch weitermachen hier im Protokoll, aktuelles Europawahl. Da haben wir nur das im Grunde To-Do stehen, was demnächst dann noch so ansteht. Die Kandidaten weiter mit einem Steckbrief und Videos von unseren zwei NRW-Kandidaten, Fotos. Das hat Sven alles im Blick. Und genau. Das wird dann irgendwann passieren, wenn der Elder wieder aus dem Urlaub ist, ne? Sonstiges Wichtiges. Da haben wir eine E-Mail bekommen von Michael Ebner, Ansprechpartner Europawahl, Kandidaten, Flyer. Und er hat uns ein paar Fragen gestellt. Ich dachte, das kriegen wir vielleicht ganz schnell hier in der Sitzung gelöst. Wäre es möglich, von jedem Landesverband einen Ansprechpartner für den EU-Wahlkampf zu bekommen? Grundsätzlich fällt das in meinen Geschäftsbereich. Ich kann mich da auch gerne zur Verfügung stellen, auch wenn ich mich bei Ansprechpartnern nicht unbedingt angesprochen fühle. Martin, magst du vielleicht so als Vertretung da noch mit rein? Ja, kann ich machen. Ja. WKO gibt es momentan nicht, ne? Bitte? Diese WKO-Sitzung, die gibt es momentan gar nicht, ne? Ich war überrascht, ich hatte das. Sorry, mit dem Michael Ebner gar nicht mitbekommen, deswegen. Genau, die sind abgesagt worden und diese E-Mail ist jetzt auch mein einzigster Sachstand aktuell. Sven, du wolltest noch was sagen? Ich wollte nur sagen, ich bin natürlich sonst zur Unterstützung als Kandidat natürlich auch, also stehe zur Verfügung. Ja, klar, okay. Ja, gut, dann schreiben wir ihm das so. Und die nächste Frage ist, es wurde ein Budget beschlossen, das auch einen Kandidatenflyer beinhaltet. Ja, ich denke mal, wie die Kandidaten das haben möchten, sollten sie entscheiden. So sonderlich viele haben wir ja hier in NRW nicht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie sind denn die Kandidatinnen eigentlich vernetzt? Sven, habt ihr da schon irgendwie eine Gruppe, wo man sowas bespricht oder gibt es das alles noch nicht? Wir haben eine gemeinsame Telegram-Gruppe. Ist der Michael Ebner da mit drin? Der ist mit drin, ja. Ja, dann würde ich im Prinzip auch sagen, das können doch eigentlich die Kandidatinnen entscheiden, wie sie das haben wollen. Ich habe da zwar eine Meinung, aber warum sollen wir das hier entscheiden? Ja, welche Art von Flyer? Keine Ahnung. So wie immer. Es wird vermutlich auf dem Faltflyer hinauslaufen, so wie ich das verstanden habe, wo vor allem, meine ich, die ersten drei priorisiert werden und dann, glaube ich, Einlegeflyer, aber da gibt es auch noch keine hundertprozentige Einigung. Ja, also ich denke, diese ganzen Kandidaten auf einen Flyer kriegt man sowieso nicht. Und was wir uns halt überlegen können, wenn wir wissen, wie der aussieht, dass wir noch ein Einlegeblatt machen für unsere beiden Kandidaten. Ja, sowas soll es sowieso für jeden Kandidaten geben. Ah, okay, gut. Ja, dann lasst uns doch das Wahlkampfbudget benutzen und nicht unser Budget. Ja, dann die Frage, wie viel Flyer könnt ihr realistisch betrachtet im Vorwahlkampf gebrauchen? Also diese Frage verstehe ich nicht, weil den Flyer brauche ich im Wahlkampf eigentlich und nicht im Vorwahlkampf. Es gab den Wunsch bei der WKO, dass schon beim Sammeln von Unterstützerunterschriften den Leuten was an die Hand gegeben wird. Ich bin da anderer Ansicht, dass man das nicht braucht, wenn man Unterstützerunterschriften sammelt, weil wenn ein Kandidat da vor mir steht und er möchte Unterschriften haben, dann habe ich den ja live und in Farbe da stehen und kann ihn auch direkt befragen. Ansonsten nimmt er den Flyer und geht wieder weg. Das kennen wir ja schon. Ja, was sollen wir denn ihm dann sagen, schreiben? Also wir müssen ihm ja schon irgendwie antworten, dass wir das eher sehen, dass wir den Wahlkampf verteilen wollen würden und dann müssten wir, weiß ich nicht, ob wir grob schätzen können, wie viele wir davon brauchen können oder wir müssen ihn vertrösten und erst eine Abfrage machen bei unseren Kreisverbänden. Ich denke, so eine Abfrage ist mega sinnvoll. Mir schwebt jetzt auch keine konkrete Zahl direkt vor, wo ich sagen würde, genau das brauchen wir. Vielleicht könnten wir ja gucken, was wir bei der letzten EU-Wahl an Flyern benutzt haben, wie viel wir da uns bevorratet haben. Das wäre ja vielleicht mal ein Anhaltspunkt. Würde ich gar nicht so in den Direktvergleich gehen, weil wir wesentlich schwächer in der Zwischenzeit geworden sind. Ja, das stimmt. Also ich kann mal schauen, wir hatten ja zur Landtagswahl auch einen Kandidatinnenflyer, wie viele davon weggegangen sind. Aber ja, dann würde ich auch denken, dass im Europawahlkampf eher weniger weggehen. Ich würde mich da auch eher an der Landtagswahl orientieren. Also dann suche ich das mal raus und dann werden wir die ein oder andere Frage an die Kandidatinnengruppe weitergeben und den Rest schicke ich den Michael dann zurück, wenn ich das eruiert habe. Bleiben wir so. Gut, dann haben wir noch eine Einladung bekommen. Ticket 510033, Save the Date, NRW für Europa. Das ist ein Vernetzungstreffen mit dem Europaparlament zur Europawahl. Das, da ist noch sehr viel mehr Text im Ticket, aber das findet statt in Düsseldorf. Im Rathaus. Frage hier an meine Kolleginnen, ist da jemand interessiert? Wenn nicht, würde ich das nämlich an den Düsseldorfer Vorstand weiterschicken. Also, hat jemand Zeit und Interesse? Dienst, das ist ein Dienstag von 16 bis 18 Uhr am 7. November. Für meine Person, ich habe um 18 Uhr eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses. Ich kann da nicht dran teilnehmen. Sonst schreit auch keiner hier. Ich schicke das weiter an die Düsseldorfer Kolleginnen. Das bin ja auch ich. Ich glaube, ich hätte da schon Interesse, aber ich möchte da nicht allein hingehen. Ich frage mal meine Düsseldorfer Kollegen. Wir können, also ich kann, muss gucken wegen dem 7. November, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, dann behalten wir das Ticket noch eine Weile. Ich spreche das mal so an der nächsten Vorstandssitzung in Düsseldorf. Und da steht ja auch nicht irgendwie, wie viele Personen oder so. Ist ja auch, wie gesagt, nur so eine Vorankündigung. Ja, dann, sobald du weißt, ob du daran teilnehmen kannst, sagst du dann nochmal Bescheid. War ich jetzt zu verstehen? Ja, warst du. Du sagst dann Bescheid, ne? Mhm. Gut. Okay, das war's soweit. Alles, was im Protokoll steht. Gibt es sonst noch etwas unter Sonstiges Wichtiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, ich habe das ja schon in der Telegram-Gruppe gesagt, kündige auch hier nochmal einen NÖ-Teil an und schließe aber vorher die Sitzung. Nächster Sitzungstermin ist der 5. Oktober, das ist überraschenderweise wieder ein Donnerstag um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und damit schließe ich die Sitzung für heute um 21.11 Uhr. Vielen Dank.